1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute. Schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domia, willkommen beim 1Live Talk Radio. Heute ist die Nacht von Mittwoch auf Donnerstag und bekanntlich unsere Themennacht. Und unser Thema heute Nacht heißt, ich bringe es nicht übers Herz. Und folglich möchte ich gerne mit Leuten reden, die sich vor einer wichtigen Entscheidung drücken oder scheuen. Ich nenne ein paar Beispiele. Ich bringe es nicht übers Herz, meinem Partner zu sagen, dass ich bald sterben muss. Ich bringe es nicht übers Herz, meinem Kind zu sagen, wer sein wirklicher Vater ist. Oder ich bringe es nicht übers Herz, ihm oder ihr zu sagen, dass ich ihn oder sie nicht mehr liebe, dass es aus ist. Also, seid ihr im Moment in einer Situation, wo ihr so etwas zwiegespalten seid und euch nicht wirklich traut, etwas einer Person zu sagen oder etwas zu machen, weil ihr es nicht übers Herz bringt? Wenn ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt, sehr gerne, meldet euch 0800 220 50 50 oder mail domian@wdr.de. Ich bringe es nicht übers Herz. Seid ihr in einer Situation, in der ihr euch etwas Bestimmtes nicht traut? Aus welchen Gründen auch immer. Wenn ihr Lust habt, mit mir darüber zu sprechen, dann meldet euch. Und meine erste Anruferin heute Nacht ist Erna. Die Erna ist 65. Guten Morgen, Erna. Hallo Domian. Guten Morgen. Schön, dass ich endlich mal durchkomme ja, bei dir. Ja, schön, dass du da bist. Freue mich. Ich bewundere deine Sendung. Dankeschön, sehr nett von dir. Im Vorab mal. Ja. Also ich spreche über das Thema heute. Ja. Und zwar geht es um Folgendes. Ich bin von meinem Schwager missbraucht worden, 2 Jahre lang, wo ich bei meiner Schwester gewohnt habe. Von deinem Schwager? Wie alt warst du da? Ich war da 12. Ja. 12 bis ungefähr 14. Dann war Schwager und Schwester sind älter als du? Ja, meine Schwester ist jetzt 75. Ja. Und das war folgendes, wir waren im Heim, wir waren aber die größte Zeit unsere Kindheit im Heim gebracht. Die Jüngere, wir waren 9 Kinder zu Hause. Ah ja, ja. Und die letzten 5 waren öfters, also eigentlich mehr im Heim als zu Hause. Mhm. Und meine Mutter hat uns dann aus dem Heim geholt, aber mich hat sie drin gelassen, weil ich war ein böses Kind sozusagen. Warst du wirklich ein böses Kind oder hat sie dich nur als böse gesehen? Sie hat mich als böse gesehen. Mhm. Ich war vielleicht ein bisschen aufmupfig, aber das hat einen Grund gehabt. Was war denn das für ein Grund? Meine Eltern haben sich scheiden lassen, wo meine Mutter von mir schwanger war. Mhm. Ich habe meinen Vater nie kennengelernt und das habe ich meine Mutter übel genommen, weil sie hat uns den Kontakt zu ihm total untersagt und ist auch im Ausland gezogen. Mhm. Und ich habe halt Heimweh nach meinem Vater gehabt. Ja. Und sie hat mir auch immer gesagt, wenn sie so geschimpft hat oder wenn ich mal wieder nicht lieb war, du bist wie dein Vater. Und ich war da stolz drauf. Verstehe. Aber sie hat es als Vorwurf gemeint. Ja, sie hat es als Vorwurf gemeint, natürlich, logisch. So, jetzt kommen wir zu der Geschichte zurück. Du bist damals im Alter zwischen 10 und 12. Genau, und da hat meine Mutter die jüngste 4 aus dem Heim geholt. Ja. Und mich hat sie drin gelassen, aber das war für mich eigentlich auch nicht schlimm. Mhm. Und meine Schwester, die hat mich dann zu ihr geholt. Ja. Und weil die hat ja ein Baby bekommen und die hat ja Brustentzündung gehabt, die war dann, konnte das Kind nicht versorgen und das habe ich dann gemacht, soweit es ging halt. Ja. Und dann habe ich ja bei denen natürlich auch gewohnt. Ja. Und dann hat mein Schwager sich also an mich vergangen. Wie viel Mal hast du heute das gemacht? Das war schon also 1-2 Mal die Woche. Ach so, so oft. Also ja, ja. Du weißt gar nicht, also so oft, dass du gar nicht die Zahlen mehr weißt. Ja, nee, das war schon 1-2 Mal die Woche, ja. Und das Schlimme war halt, dass er mich halt auch gedroht hat, wenn ich etwas sage, dass er dafür sorgt, dass ich halt wieder ins Heim komme. Also eine ganz böse Erpressung, ja, zusätzlich zu dem Unglück, was er dir schon angetan hat. Wie alt war der Schwager damals? Der war damals, das war ein ehemaliger Priester. Ach, das auch noch? Ja, der ist dann damals weggelaufen aus der Priesterschaft, warum auch immer. Mhm. Und hat dann, aber meine Eltern haben Zimmer vermietet und da war er einquartiert. Ja. Und so ist er dann auch an meine Schwester gekommen, die war ja damals auch erst 16. Und wie alt war er? Ich denke mal, dass der da schon gut Mitte 30 war. Ach so, so weit schon. So ja, alt ja. Schon. Mhm. Ja, ja. So, jetzt ist dir auch damals in deiner Kindheit, muss man ja sagen, da etwas sehr Schlimmes angetan worden. Du hast damals nie mit jemandem drüber gesprochen. Nein, ich habe das mit niemandem besprochen. Ich habe zwar immer mal wieder so gesagt, wenn sie mich allein mit ihm zu Hause lassen wollte, ich möchte das nicht. Mhm. Und ich habe das zwar meine Mutter aufgesucht zu sagen, aber die wollte ja da von mir eh nichts von wissen. Und also mir hätte mich eh nicht geglaubt. Und in der Zeit, das ist ja sehr, sehr lange her, da war das ja ein noch viel größeres Tabu, als es dann in den späteren Zeiten war. Natürlich. Man hat ja gar nicht über sowas gesprochen. Nein, überhaupt nicht. Gottes Willen. Ja. Nee, so, jetzt rufst du heute an zu unserem Thema, ich bringe es nicht übers Herz. Genau, es meine Schwester zu sagen. Ich habe mir damals geschworen, weil ich ja meine Schwester über alles geliebt habe. Mhm. Als Kind denkt man da falsch, weiß ich. Ich darf ihr das nicht sagen. Mhm. Und sie weiß es bis heute nicht. Sie weiß es bis heute nicht? Nein. Ich vermute mal, dass der Mann mittlerweile tot ist, oder? Der lebt noch, der ist zwar uralt, aber der lebt noch. Und die leben auch zusammen? Wir leben zusammen, ja. Hast du denn in den letzten Jahrzehnten im Laufe deines Lebens auch Kontakt dann zu dem Schwager und der Schwester gehabt? Ich habe eine Zeit lang Kontakt gehabt zu meiner Schwester, zwangsläufig auch zu dem Mann. Hm. Aber ich habe jetzt eigentlich schon seit gut 15 Jahren keinen Kontakt mehr. Hast du denn diesen Mann, diesen Schwager, irgendwann mal, als du eine erwachsene Frau warst, unter vier Augen darauf angesprochen? Nein. Ich muss sagen, ich habe das eigentlich ziemlich lang verdrängt, bis ich dann in psychologischer Behandlung war, weil ich eigentlich immer, mir ging es immer schlecht und ich wusste überhaupt nicht warum. Ja. Und dann ist jetzt ungefähr so vor 8 Jahren rausgekommen, dass der Psychologe mich gefragt hat, ich soll mir doch mal überlegen, wo das der erste Mal war, dass ich dieses Gefühl habe. Ich habe zum Beispiel immer das Gefühl gehabt, wenn man was von mir will, was ich nicht kann oder nicht will, dann hat sie mein ganzer Körper verkrampft. Mhm. Und dann habe ich da eigentlich erst so dran fangen über nachdenken, wann das eigentlich mit was das zusammenhängen kann. Das heißt, du hast das Jahrzehnte komplett vergessen quasi? Vergessen. Also aus dem Bewusstsein gedrängt? Ja, eigentlich, das war ganz sporadisch, dass es mal so blitzartig kam, aber eigentlich überwiegend war das... Ich wollte wahrscheinlich nicht dran denken. Das ist ja interessant. Es gibt ja auch viele, viele Theorien oder auch Beobachtungen, dass wenn Leute älter werden, dass je älter sie werden, desto eher kommen all die Dinge auch zum Vorschein, die man ihnen als Kind angetan hat, als Jugendliche angetan hat, dass wenn man älter wird, das nicht mehr so verdrängen kann. Ich habe eigentlich ganz bewusst drüber nachgedacht und mich da wieder mit auseinandergesetzt, als meine jüngste Tochter, von ihrem Onkel angefasst worden ist. Von einem anderen Onkel? Nee, von meinem Mann, sein Schwager praktisch. Ja. Wo er zwar nicht missbraucht, aber auf jeden Fall sexuelle Handlungen an ihr gemacht hat. Und wo ich das dann aufgeklärt habe und angezeigt habe. Und da ist mir das eigentlich wieder so... Das heißt, aufgrund dieser Verdrängung kam dir das auch früher gar nicht in den Sinn, es deiner Schwester früher schon zu sagen. Du hättest es ihr vor 20 Jahren zum Beispiel sagen können. Ich habe es ihr nie gesagt. Sie weiß es bis heute nicht. Ja, ist mir schon klar. Aber ich versuche es gerade zu verstehen, weil du es auch aus deinem Leben verbannt hast. Deswegen hast du auch sie natürlich nicht angesprochen darauf. Genau. Ja. Und jetzt bist du 65, die Schwester ist über 70, sagst du. Jetzt plagt dich dieses Thema so, dass du überlegst, es hier jetzt noch zu sagen? Nein, das ist ja gerade, dass ich bringe das nicht fertig. Ich bringe das nicht fertig, weil wir haben so schlechte Jugend und Kindheit gehabt und sie ist, so wie ich das gesehen habe, immer mit dem Mann glücklich, hat eine schöne Familie, so wie ich das sehen kann von außen. Und das möchte ich eigentlich nicht zerstören. Ach so, also in dem Sinn, ich bringe es nicht übers Herz, dass du eigentlich fast für dich entschieden hast, es nicht zu tun, weil es einfach nicht geht. Genau. Weil du hast recht, weil wem wäre heute noch damit gedient? Niemand. Niemandem. Erstmal weiß ich nicht, ob sie es glauben würde, ob er es zugeben würde. Glaube ich nicht mal. Mhm. Und da ich keinen Kontakt mehr habe. Wahrscheinlich würde sie zu dir auch sagen, Erna, wieso sagst du mir das jetzt erst? Warum hast du mir das nicht vor 40 Jahren schon gesagt? Ja, ich weiß nicht, wie es damit umgehen würde. Keine Ahnung. Es würde für sie wahrscheinlich, wenn sie es, nehmen wir mal an, sie glaubt dir, würde für sie ihr ganzes Weltbild zusammenbrechen. Total. Ihr ganzes Leben würde in einem anderen Licht dastehen. Auch genau. Genau. Deswegen sage ich, also ich kann das nicht. Ich habe mir das eigentlich geschworen, dass sie das, dass das nie jemand, das ist nur eine, wo das weiß, und das ist die jüngste Tochter, wo da halt auch angefasst worden ist. Deine jüngste Tochter, die weiß das. Ja. Und deinem Mann hast du es auch nie erzählt? Mein Mann weiß es auch nicht, nein. Ist ja auch merkwürdig, dass du deinem Ehemann das nicht erzählt hast. Ja, das war halt ein bisschen, ja, sagen wir mal so, die Ehe war sowieso nicht gut und ja, das war sowieso schwierig. Verstehe. Ich könnte mir auch vorstellen, dass das natürlich auch viel, natürlich unberechtigt, aber dennoch Scham mit im Spiel ist, dass man da nicht so gerne drüber gesprochen hat früher. Ja, weil ich es halt einfach auch nicht verstehen kann. Und es ist halt einfach etwas, was ich früher nicht verstanden habe. Da war halt immer auch die Angst, wenn ich was sage und dann, ob sie mir glauben, dann muss ich ins Heim und... War das für dich, als das jetzt so richtig groß durch die Medien ging, und das geht ja schon seit Monaten jetzt durch die Medien, diese Thematik, war das für dich in dem Sinne eine Erleichterung, dass andere Menschen, dass du nicht alleine da stehst, dass viele andere auch dieses Schicksal haben? Ganz bestimmt. An der einen Seite Erleichterung, an der anderen Seite ist es mir wochenlang schlecht gegangen, muss ich sagen, weil ich ja so einen Wut gehabt habe. Weil ich auch der Meinung, jetzt im Nachhinein eigentlich der Meinung bin, dass er wahrscheinlich hat gehen müssen als Priester, als Dorfpriester, dass er da eventuell auch Kinder angefasst hat oder missbraucht hat. Also bin ich eigentlich ziemlich der Meinung, im Nachhinein, wenn ich das so alles durch den Kopf gehen lasse. Ja, man kann ja noch viel weiter denken. Ja. Er kann ja auch nach dir noch andere Kinder angefasst haben. Ja, klar, logisch. Das ist das, was mir dann natürlich auch wieder... Haben denn die beiden, also deine Schwester und der Schwager, haben die auch gemeinsame, Kinder? Ich habe gemeinsame Kinder, zwei Söhne und eine Tochter. Da weiß man auch nicht, was da geschehen ist. Nein, weiß ich nicht. Im Nachhinein denke ich, es war wahrscheinlich ein Fehler. Ja, es war wahrscheinlich ein Fehler, aber ich hätte es meiner Schwester nicht antun können. Nee, das wäre nicht gegangen. Also wenn du es früher gesagt hättest? Früher ja, genau. Sagen wir mal so, wenn du stabil genug gewesen wärst, wäre es sicher gut gewesen, es in frühen Jahren zu sagen, um einfach zu schützen, um andere Kinder zu schützen. Ich war aber nicht stabil. Eben, deswegen würde ich dir, ich würde es dir auch nie zum Vorwurf machen. Also ich glaube, so kann man das sagen. Es ist erklärbar, dass du es nicht gesagt hast. Objektiv gesehen wäre es gut gewesen, wenn, natürlich klar, aber hinterher ist man immer schlauer. Ja, meine Tochter hat mir zum Beispiel damals gleich gesagt, was passiert ist. Ich habe auch gleich dann mal angesprochen, meine Schwägerin. Und ich bin dann mit meinen Kindern gegangen, weil mein Mann nicht dazu gestanden ist. Ach so. Aber das ist ja wirklich doppelt tragisch, dass es dich quasi zweimal getroffen hat. Einmal dich persönlich und einmal indirekt, indem es deine Tochter getroffen hat. Genau. Ist dieser Täter, zu was ist der verurteilt worden? Der ist damals nur verurteilt worden auf Bewährung. Der ist aber Gott sei Dank mittlerweile gestorben. Aber es Elend ist, seine Frau hat es damals auch so nicht wissen wollen. Und wo der gestorben ist, das sind aus dem Ort, wo die gewohnt haben, kommen immer mehr Leute, wo das sagen, mir hatte auch und mich hatte auch und die Freundin von seiner Tochter und was weiß ich. Und meine Schwägerin geht es momentan sehr schlecht. Also ich bin ja immer, ich habe hier in dieser Sendung ja nun auch schon seit Jahren so viele Gespräche zum Thema sexueller Missbrauch geführt. Dennoch, wenn ich das heutzutage alles so mitkriege, auch in den Medien, ich bin fassungslos, was für eine Seuche das ist. Ja. Was für eine unglaubliche Seuche das ist, was in unserer Gesellschaft, wahrscheinlich nicht nur in Deutschland, überall auf der Welt passiert. Und jetzt, ich meine, ich habe also zwei Töchter und einen Sohn. Und wo meine jüngste Tochter, die Tochter das mir erzählt hat, habe ich auch meine ältere Tochter natürlich gefragt. Habe ich nur gefragt, sag mal, war da was irgendwie mit? Und da hat sie hat mir den Satz nicht mehr aussprechen lassen, sondern hat gleich ganz massiv Nein gesagt. Also bin ich eigentlich der Meinung, dass da auch was war, aber dass es halt nicht sagen wollte. Verstehe. Ja. So, also ich stimme mit dir überein, Erna, dass man das jetzt dann auch nicht mehr der Schwester sagen sollte. Das ist jetzt vorbei und... Ich habe mir jetzt Gott sei Dank durch die psychologische Beratung und Klinikaufenthalte vieles verarbeiten können. Genau, dass du für dich Gutes tust. Genau. Und lass ich weiß eigentlich die Ursache, warum es mir mein ganzes Leben nicht gut gegangen ist, warum ich gewisse Handlungen gehabt habe und gewisse Verhaltensweisen, was mir geschadet hat. Aber ich habe herausgefunden, warum. Ja. Und da habe ich eigentlich auch, sagen wir mal so, kann ich damit umgehen mittlerweile. Verstehe. Liebe Anna, danke für deinen Anruf. Alles und klar. Dein Vertrauen, dass du uns das erzählt hast. Alles klar. Alles Gute wünsche ich dir. Ich wünsche dir was und mach weiter so. Dankeschön, auf Wiederhören. Okay, tschüss. So, ihr Lieben, solltet ihr gerade zufällig reingeschaltet haben, wir sind hier und wir haben eine Themennacht und das Thema heißt, ich bringe es nicht übers Herz. Gibt es etwas, was ihr nicht übers Herz bringt, zu tun oder auszusprechen vielleicht? Vielleicht steht ihr aber auch in einem Zwiespalt, dass ihr sagt, ich möchte es eigentlich, aber ich traue mich nicht so richtig. Oder ihr habt es eigentlich schon entschieden, so wie Anna gerade, dass ihr sagt, ich bringe es wirklich nicht übers Herz und das ist auch gut so. Also, wenn ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt, dann meldet euch 0800 220 5050, mailt domian@wdr.de. Herzlich willkommen, Martina, 48, guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo Martina, was bringst du nicht übers Herz? Mein Mann zu verlassen, meine Kinder. Wie alt sind deine Kinder? Also, ich habe insgesamt 4 Kinder, wovon 3 noch im Haushalt leben. Wie alt sind die? 17 und die Zwillinge sind 12. 17 und 12, ne? 12, da ist man noch gut beschäftigt mit den Kindern. Ja, das kann man so sagen, ja. Mhm. Wie lange bist du verheiratet? Also 10 Jahre verheiratet, aber 13 Jahre bin ich jetzt mit meinem Mann zusammen. Und das andere Kind ist dann aus einer anderen Ehe? Das ist aus der anderen Ehe, genau. Ja. Ehe. Mhm. Und was ist denn da los in eurer Beziehung? Ja, wir können nicht mal miteinander reden. Das ist, ich habe das Gefühl, dass ich alles falsch mache. Und signalisiert er dir das auch, dass du alles falsch machst? Also die Kinder sind, also ich denke, dass also er sagt mir, dass ich nicht genügend auf die Kinder Acht gebe, nicht genügend Schularbeit mit ihm mache. Ja, so meine ich es. Also er macht dir den Vorwurf quasi. Ja, genau. Und bezieht sich das ausschließlich auf die Kinder oder auf alle anderen Dinge des Lebens auch? Schon ziemlich auf die Kinder. Er ist ein Einzelkind und kommt aus einer Akademikerfamilie und aus der ehemaligen DDR und hat auch ein hochkarätiges Gymnasium besucht. Und was hast du für eine Ausbildung? Also ich habe mein Abitur damals abgebrochen, ja. Habe dann aber die Immaturenprüfung in Hannover nachgemacht und habe dann Medizin studiert, habe es dann aber abgebrochen, weil das mit dem ersten Kind, meinem ältesten Sohn, nicht mehr ging mit Arbeiten und so weiter. Und was ist er vom Beruf? Er ist Mediziner. Arzt? Ja. Spielt er sich auch so ein bisschen auf nach dem Motto, ich bin was Besseres als du und ich habe einen beruflichen Erfolg, du hast alles abgebrochen und hast das nicht geschafft? Ja, ganz genau. Also er stellt dich so ein bisschen, muss man ganz krass so sagen, als Dummchen da? Ein bisschen, ja. Also seitdem er Oberarzt ist vor allen Dingen. Also als ich ihn kennengelernt habe, habe ich ihn eher noch mit den Hintern treten müssen, dass ich gesagt habe, lass dir nicht alles gefallen und ich unterstütze dich. Und jetzt hat er das erreicht, was er erreichen kann. Mhm. Bitte. Ja, und jetzt... Und seit wann ist er Oberarzt? Seit knapp 4,5 Jahren. Ah ja, dann geht das so lange schon. Ja. War es vorher, hattet ihr auch vorher gute, entspannte Zeiten oder sogar tolle Zeiten? Ja, doch hatten wir auf jeden Fall. Also die Zwillinge sind viel zu früh geboren. Sie waren wirklich absolute Frühchen. Und ich denke, wenn wir nicht so zusammengehalten hätten, der Zeit, dann hätten die das auch nicht geschafft. Und du machst es wirklich fest an seiner Beförderung, dass er seitdem sich immer, ja, ich sag mal, ungehöriger dir gegenüber verhält? Nein, ich denke, dass ich mich auch entwickelt habe. Ich bin Krankenschwester vom Beruf, arbeite als OP-Schwester und ich denke, ich stehe, wenn du so willst, meine Frau. Absolut, klar. Und arbeite auch, seitdem die Kinder ein Jahr sind, arbeite ich auch wieder. Ja. Das heißt, ich habe 24-Stunden-Dienste, ich habe meinen Haushalt hier. Aber er respektiert dich in deiner Arbeit und deine Leistung nicht wirklich? Nicht wirklich, nein. Mhm. Und das, ich frage es nochmal, ist das jetzt so, würdest du sagen, so seit 4 Jahren so, dass es so auffällig ist? Ja, er fährt mir über den Mund, auch gegenüber Freunden. Gestern war eine Bekannte da vom Schulkollegen, Schulkameraden von meinem Sohn und die hat mir hinterher gesagt, also wie geht dein Mann mit dir um? Das ist ungehörig. Was macht er denn in Anwesenheit von anderen Leuten? Sag mal so ein Beispiel von gestern. Ja, er kommt dann rein und sagt, ach ja, Frauen beim Reden, ne? Habt ihr sonst nichts Besseres zu tun? Mhm. Das ist, was soll das? Mhm. Das muss doch nicht sein. Mhm. Und das kann man als Scherz schon mal so sagen, als Spaß, aber er hat das nicht spaßig gemeint. Nein. Das war ernst gemeint. Das hat er ziemlich ernst gemeint. Mhm. Und letztes Jahr war so dieser Overkill, er ist seiner Mutter auch sehr eng beieinander. Mhm. Und sie war zum Geburtstag da. Und unsere Kinder haben einen integrativen Kindergarten damals besucht, also das heißt also auch mit Behinderten zusammen. Und da habe ich drei Kinder mit eingeladen. Hm. Und meine Schwiegermutter hat also nichts Besseres zu tun gehabt, um zu sagen, das ist kein richtiger Umgang für meine Kinder, also ihre Enkelkinder. Und das ist aber extrem krass und extrem gemein. Ja. Das heißt, sie will keine behinderten Kinder um ihre Enkelkinder herum haben. Nein, und die müssen auch das Gymnasium besuchen. Und das ist, und ich habe dann. Lass mich fragen, hat dein Mann dem zugestimmt? Hat er auch gesagt, ja, das ist kein Umgang für unsere Kinder? Nee, das hat er nicht gemacht, aber er hat auch nicht widersprochen. Ah ja, aber das heißt, wenn er das stillschweigend hinnimmt, fand er das fast auch okay, was seine Mutter gesagt hat. Ja, und ich habe die Küche sauber gemacht und dann hörte ich nur, wie sie gesagt hat, wie kannst du mit so einer Frau verheiratet sein? Und war die immer gegen dich? Ja. Mhm. Und dann bin ich rein ins Wohnzimmer und habe gesagt, ich möchte, dass du sofort dieses Haus hier verlässt. Hast und mein Mann hat dann gesagt, wer hier das Haus verlässt, bestimme immer noch ich. Und dann habe ich ihm gesagt, ja, dann muss ich wohl gehen. Und er hat gesagt, das sehe ich auch so. Wie lange liegt das zurück? Das war letztes Jahr. Letztes Jahr im Mai. Habt ihr denn, ihr beiden, du und dein Mann, überhaupt noch mal eine schöne Stunde miteinander? Mhm. Nicht mehr? Mhm. Es ist immer Spannung und Stress da. Ziemlich, ja. Schlaft ihr noch miteinander? Also, das letzte Mal ist schon ziemlich lange her. Also ich wünsche mir das. Wie lange ist es her? 4 Monate. Warum wünschst du dir das? Ja, weil ich Zärtlichkeit brauche. Brauchst du Zärtlichkeit von einem Mann, der dich eigentlich verachtet? Nein. Eben. Wenn es sogenannte Zärtlichkeit gibt, ist die als solche gar nicht gemeint, sondern wenn, dann bist du nur ein Sexualobjekt für ihn, um sich zu befriedigen. Ja. Wie ist denn das, wenn ihr miteinander schlaft? Ist das zärtlich oder geht das zack, zack, 0815? Nee, das eigentlich nicht. Also ich habe schon das Gefühl, dass er mir dann näher ist. Und kann natürlich auch eine Illusion sein, ne? Ja, ist er dir dann, wenn ihr fertig seid, auch noch nah? Nee, dann schläft er ein. Siehst du? Mhm. Was empfindest du noch für deinen Mann? Also ich glaube, ich liebe ihn schon noch. Was liebst du denn an ihm noch? Das, was ich damals an ihm kennengelernt habe. Das ist Vergangenheit. Wir reden von jetzt. Oder von dem, was du seit 4 Jahren erlebst. Gute Frage. Also das kann ich gar nicht beantworten. Ich habe das Gefühl, dass ich ihn nicht mehr kenne. Er entgleitet mir. Mhm. Du hast gerade formuliert, ich bringe es nicht übers Herz, ihm zu sagen, dass? Dass ich gehen möchte eigentlich, dass ich das nicht mehr ertrage. Du hast es noch kein einziges Mal gesagt. Doch, ich habe es ihm gesagt. Und dann hat er gesagt, dann geh doch. Aber die Kinder kriegst du nicht. Und Unterhalt, weißt du ja auch, gibt es auch nicht mehr. Und dann hat er gesagt, du weißt ganz genau, wenn überhaupt, dann kannst du noch irgendwo als Krankenschwester im Altersheim arbeiten. Boah, ist das ein bösartiger Kerl. Und das tut mir auch weh. Das kann ich mir vorstellen, dass dir das weh tut. Denn ich habe jetzt. Sag mal, und da sagst du mir noch, dass du den liebst? Wie ist denn das möglich? Also, verachten, da geht's ja schon gar nicht mehr, wenn jemand sich so äußert. Ja, es geht immer noch schlimmer, aber das ist ja schon ziemlich weit unten. Ja, vielleicht liegt es auch an mir. Ich meine, es kann ja auch sein, dass. Ich vermute mal, dass der null Bock auf eine Ehe-Therapie hätte oder sowas, ne? Also, ich hab's schon zweimal angeleiert. Das letzte Mal war es bei jemandem, der halt eben 90 Euro die Stunde genommen hat. Und da hat er gesagt, das sehe ich nicht ein, so viel Kohle dafür zu bezahlen. Ach so, der Herr Doktor hat nicht genug Geld. Der hat eine ganze Menge Geld. Das glaube ich auch. Eine ganze Menge Geld. Und ich kriege 700 Euro im Monat überwiesen. Und der Rest ist meine Sache. Mhm. Dafür musst du den Haushalt schmeißen und die Kinder ernähren und alles, was man so macht. Ja. Mhm. Also, Martina, all das, was du mir erzählst, klingt wirklich sehr abtörend, muss ich dir sagen. Und sehr, sehr unsympathisch, von was du, wie du deinen Mann darstellst. Es ist ja mir ausgesprochen unsympathisch. Und ich finde, dass du da viel zu vorsichtig und ängstlich bist im Umgang mit ihm. Lass dich nicht einschüchtern. Ihr seid verheiratete Leute. So einfach kann er nicht Macht über dich und die Kinder bekommen. Die Zeiten haben sich geändert. Und finanziell muss er auch dastehen für dich und für euch, wenn ihr euch trennen solltet. Ja. Lass es dir nicht bieten. Für die Kinder, aber nicht für mich. Warum nicht? Also ich war beim Rechtsanwalt und der Rechtsanwalt hat mir gesagt, nach dem neuen Scheidungsrecht ist es so, dass er nichts bezahlen muss. Ah, okay, juristisch will ich mich da jetzt gar nicht rein, aber du hast ja auch deinen Beruf und kämst auch alleine mit deinem Gehalt über die Runden. Naja gut, also ich habe eine 60-Stunden-Vertrag im Monat. Also okay, lass uns nicht über Geld reden. Um Geld geht es in solchen Fällen, darf es nicht gehen. Das Geld ist das Nebenproblem. Es geht um dein Befinden, um deine Seele, deine Psyche. Naja, also er hat mir gesagt, ja, und vor 4 Jahren habe ich ein Burnout-Syndrom gehabt und war in einer psychosomatischen Klinik. Und das nimmt er also auch so als Angelhaken und sagt, ja, du warst ja in der Psychiatrie. Ich war nicht in der Psychiatrie. Ich habe den Eindruck, dass der dich systematisch klein macht und klein halten will. Und da musst du jetzt gegensteuern, wenn du den eigentlich nicht mehr haben willst in deinem Leben als Mann. Und so einen Eindruck habe ich schon. Da musst du auch den harten Weg jetzt gehen, das durchzukämpfen. Für dich und für deine Kinder. Nicht, dass deine Kinder irgendwann sagen, warum hast du dich nicht von ihm getrennt? Wir haben das in unserer Kindheit mitgekriegt. Können die Kinder eventuell zu dir sagen, was ihr für eine Stimmung miteinander hattet? Das war auch nicht schön. Das ist wohl wahr, ja. Ich würde dich gerne von meiner Psychologin noch ein bisschen beraten lassen, Martina. Was du so tun kannst und damit du auch einen stabilen Rückhalt hast für den Kampf, der da eventuell jetzt ansteht. Ja? Sehr gerne. Anja heißt meine Psychologin heute Nacht. Ja. Dann bitte ich dich jetzt aufzulegen und die Anja ruft dich gleich an. Ja, danke. Und dir noch eine gute Nacht. Dankeschön. Wünsche ich dir gleich auch, Martina. Alles Gute. Dankeschön. Tschüss. 0800 220 5050 zu unserem Thema heute. Ich bringe es nicht übers Herz. Gibt es etwas, was ihr auch nicht übers Herz bringt, obwohl ihr es eigentlich tun solltet oder tun müsstet, wie auch immer? Wenn ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt, dann meldet euch 0800 220 5050. Sabine ist hier und Sabine ist 31. Guten Morgen, Sabine. Guten Morgen, Daniel. Oh, du bist aber weit weg. Geh mal ein bisschen näher ans Telefon. Hallo? Ja, jetzt. Entschuldigung. Wo war es versteckt, das Telefon? Ja, hinter meiner Hand. Sabine, 31, hatte ich gesagt schon, ne? Genau, stimmt. Du hast dich auch zu unserem Thema gemeldet. Was bringst du nicht übers Herz? Ich bringe es nicht übers Herz, meinem biologischen Vater zu sagen, dass er nicht mein biologischer Vater ist. So, Moment, nochmal, habe ich nicht verstanden. Du bringst es nicht übers Herz, meinem Papa zu sagen, dass er nicht mein biologischer Vater ist. Ach, das weißt du? Ich weiß es, ja. Von wem weißt du das? Ich weiß es von meiner Mama. Und wer ist dein biologischer Vater? Das weiß ich leider nicht. Aber sie weiß es. Sie ist sich nicht sicher und Aber sie ist sich sicher, dass dein Papa, wie du ihn nennst, nicht dein Vater ist. Da ist deine Mutter sich ganz sicher. Ich bin mir mittlerweile sicher, weil ich 2 Vaterschaftstests veranlasst habe. Die hast du heimlich machen lassen? Hast du heimlich machen lassen? Genau. Weiß deine Mutter das? Ja, sie weiß es. Wie macht man denn das? Aber wie macht man denn sowas, heimlich einen Vaterschaftstest? Ich habe es im Ausland machen lassen und da ist so einiges möglich. Das darf man hier so gar nicht, ne, glaube ich, oder? Wie war das? Das darf man so nicht, aber es ist möglich. Und wie geht das? Hast du ein Haar geklaut von deinem Vater oder wie? Ich habe einmal Haare und einmal einfach eine Zahnbürste mitgehen lassen. Und weil also das erste Mal war es eine Haarbürste. Ja. Und da war der Test halt negativ. Also negativ heißt? Er ist nicht mein Vater. Ja. Zu 100% nicht mein Vater gewesen. Mhm. Und dem Test habe ich halt nicht vertraut und habe gedacht, da kann irgendwas schief gehen, das ist Ausland. Und dann habe ich einen zweiten Test veranlasst. Mhm. Und der war dann auch wieder zu 100% negativ. Ist das 100, sagen die nicht immer 99,98% oder so? Das ist, wenn der Test positiv sein sollte. Ach so, verstehe. Ich verstehe. Ah ja, aber negativ sagt man 100%. Ja, in der Regel schon. Wo macht man das im Ausland? Meine Mama ist Portugiesin und den ersten Test habe ich in Portugal machen lassen. Ach so. Damals. Mhm. Und mit den zweiten? Den zweiten in Spanien. Spanien. Was kostet sowas? Ich habe damals vor ungefähr 3 Jahren knapp 400 Euro bezahlt. Mhm. So. In Spanien. Und in Portugal war es relativ günstig. Ja. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, um die Hälfte. Also die Mutter ist in diese ganzen Aktionen eingeweiht. Ja, sie weiß es. Ja. Und auch die, du hast das auch vorher mit ihr besprochen, mit dem Test? Oder hast du es erstmal? Nein, gar nicht. Also meine Mama hat es mir gebeichtet. Ich bin das älteste Kind der Ehe und sie hat es mir damals gebeichtet. Wie viele Jahre ist das her? Ungefähr 3 Jahre. Mhm. Und da warst du ganz erschüttert? Ja, sehr. Ich hab's für einen Scherz gehalten, weil mein Papa ist einfach der wunderbarste Mensch der Welt und ich habe zwei Brüder, die jünger sind als ich und ich habe immer schon so ein bisschen Unterschiede feststellen können, weil meine Brüder sind blond und ich bin eher dunkelhaarig und habe dunkle Augen. Aber ich habe einfach gedacht, meine Mama ist Portugiesin und sie hat auch dunkle Haare und dunkle Augen und habe mir dabei nichts gedacht. Aber dann muss deine Mutter das doch rekonstruieren können, mit wem sie damals geschlafen hat vor 31 Jahren. Sie will es mir nicht sagen, sie ist sich nicht sicher und ich habe seitdem auch ein... Also nicht sicher heißt, dass sie mit mehreren damals gepennt hat. Also nicht nur mit deinem Vater, sondern nicht nur mit deinem leiblichen Vater, sondern mit jemand anderem auch noch. Und mit dem jetzigen Vater. Also sind mehrere Männer im Spiel, wo sie nicht... Ja. Waren, ja. Also die waren dann schon zusammen, deine Eltern, zu der Zeit. Natürlich. Sie meint, es wäre so eine Übergangsphase gewesen. Also meine Mama war damals in Portugal und mein Papa war halt im Urlaub dort und sie haben sich kennengelernt und es lief alles praktisch innerhalb von einigen Wochen ab. Mhm. Und in der Zeit war dann auch die, in der Zeit wurde sie schwanger und hatte noch einen Freund nebenbei oder mehrere Freunde, ich weiß es nicht. Mhm. Sie hat meinen Papa kennengelernt und ist dann auch kurz fristig nach Deutschland gezogen mit meinem Papa. Das ist natürlich Hardcore. Das ist starker Tobak. Ja, das ist... Du weißt es, deine Mutter weiß es sowieso schon immer, aber du weißt es. Wissen es deine Geschwister eigentlich auch? Nein. Es weiß nur, im Prinzip wissen nur ihr beiden Frauen das, du und deine Mutter. Genau. Und du bringst es nicht übers Herz, deinem Vater das zu sagen? Nee, ich kann es nicht, weil... Also mein Papa ist einfach... Er ist der wunderbarste Mensch der Welt. Er ist wirklich Papa 100% und er ist momentan auch sehr krank. Mhm. Und ich weiß nicht, was gut wäre. Mhm. Wäre es gut für ihn, ihm zu sagen, dass seine Ehe nicht so gelaufen ist, wie er es sich vorgestellt hat, dass ich nicht seine leibliche Tochter bin. Ich bin die einzige Tochter und... Wie war denn die Ehe zwischen deinen Eltern in all den Jahrzehnten? Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Also ich erinnere mich an einige Streitigkeiten oder sowas, gibt es in jeder Ehe. Das ist normal, ja. An was ich mich immer erinnere, ist einfach nur, dass er wirklich ein wunderbarer Papa war. Mhm. Er hatte immer gesundheitliche Probleme, also was heißt immer, die letzten 5 bis 10 Jahre, sagen wir mal so. Und selbst in den Zeiten, wo er im Krankenhaus lag, hat er sich bemüht, wirklich ein wunderbarer Vater zu sein, obwohl seine Kinder mittlerweile alle erwachsen sind. An Geburtstagen, an Feiertagen hat er sich Urlaub genommen. ist aus dem Krankenhaus gekommen, ist, hat mit uns gefeiert und als du dieses dann schwarz auf weiß hattest, dass er, dass dein, dein Papa nicht dein leiblicher Papa ist, was war das für ein Gefühl? Also wie gesagt, beim ersten Mal habe ich es einfach nicht geglaubt. Okay, aber ich meine jetzt, als es dann wirklich definitiv war. Es war schrecklich. Warum war das schrecklich? Weil es gibt keinen anderen für mich. Also mein Papa ist mein Papa. Das wird sich nie ändern. Eben, es ändert, wie du mir jetzt schilderst, ändert es doch nichts an deinem Gefühl für deinen Vater. Ja, aber es ändert sich etwas an der Beziehung zwischen mir und meiner Mama. Weil eigentlich bis dahin, bis vor ungefähr 3 Jahren, war die Beziehung zwischen mir und meiner Mama auch einfach nur schön. Mhm. Ich war die einzige Tochter und ich war die Vertrauensperson und sie hat mir auch im Vertrauen erzählt. Sie hat mir erzählt, weil sie mir vertraut und nicht, weil ich ihre Tochter bin, vielleicht, weil ich ihre Freundin damals war, ihre beste Freundin, mit der sie alles geteilt hat. Denkst du manchmal, es wäre besser gewesen, wenn sie den Mund gehalten hätte? Ja. Ja, das glaube ich auch. Ja. Warum hat sie es dir gesagt? So ein Quatsch. Ihr seid eine glückliche Familie, du liebst ja deinen Vater und was redet sie darum? Wahrscheinlich, weil sie ihr Gewissen endlich mal irgendwann entlasten will. Ja, vielleicht, aber ich glaube eher, also damals war das Problem, mein Vater hat einen Herzinfarkt. Mhm. Also mein Papa hatte mehrere Leiden, er hat momentan Leberzirrhose, Herzinfarkt, Diabetiker. Damals war es sein Herzinfarkt und er lag mehrere Tage auf der Intensivstation und ich weiß nicht, ob sie mir damit was Gutes tun wollte. Ich glaube nicht. Ich glaube, dass sie wahrscheinlich so durch den Wind war und auch sicher schockiert war, dass es dem Vater so schlecht ging und dann, das sind besondere Situationen im Leben und dann sagt man auch Sachen, die man vielleicht sonst nicht sagen wollte und hat sich nicht mehr so im Griff. Du sagst gerade, dein Vater ist wie alt ist dein Vater? Mein Vater ist 63. 63 und er ist zurzeit sehr schwer krank. Ja, immer wieder. Also mein Papa ist seit ungefähr 5 bis 10 Jahren krank. Was ist seine Haupterkrankung zurzeit? Sein Haupt ist Leberzirrhose. Also er hat mehrere Herzinfarkte hinter sich, er ist Diabetiker seit ungefähr 10 bis 15 Jahren. Also das klingt schon schwer krank. Ja, ja, also. So krank, dass man sich auch Sorgen um ihn machen muss. Eben. Jedes Mal, auch wenn es eine Erkältung ist, wenn es eine Grippe ist, liegt er im Krankenhaus und wir machen uns Sorgen und es kommt immer wieder irgendetwas dazu, da ist er weil einfach sein Immunsystem nicht mehr so stark ist. Und, verstehe. Da ist ja eigentlich die Entscheidung komplett klar, dass man ihm das nicht mehr sagt. Oder? Ist es das? Ich weiß es nicht. Ja, ich weiß nicht. Lass es uns durchspielen. Was wäre Gutes daran, das zu tun? Ehrlichkeit? Ich weiß es nicht, Domian. Ich weiß es einfach nicht. Ich glaube, dass Ehrlichkeit und Wahrheit natürlich das höchste Gut ist, was wir haben. Aber man muss es auch nicht um jeden Preis immer nach vorne tragen. Das heißt nicht, dass man lügen soll. Aber man kann, darf, ich finde, dass man manchmal auch schweigen darf. Ich weiß es einfach nicht. Ich kann. Was meint deine Mutter? Jeder Mensch lügt und ich habe meinen Papa bestimmt auch sehr oft angelogen. Und aber ich war immer die einzige Tochter und das einzige Mädchen in der Familie. Und ich kann mich an Tage erinnern, wo er wirklich schwer krank im Krankenhaus lag und wegen mir sich Urlaub genommen hat und einfach nur um den Tag mit mir zu verbringen. Ich habe das ja schon verstanden, dass das ein ganz enges Verhältnis ist zwischen dir und ihm. So, jetzt lass mich das mal nochmal so sagen. Dein Vater ist ein schwer kranker Mann. Wer weiß, wie lange dein Vater noch lebt? Das muss man ja mal so klar ausdrücken, wenn er so schwer krank ist. Du hast ein sehr enges Verhältnis zu deinem Vater. Dein Vater ist glücklich, dass er dich hat. Warum soll man diesem Mann diese Wahrheit noch zumuten? Wo er sein ganzes Leben in Frage stellt. Er wird die Liebe zu dir nicht in Frage stellen, da bin ich ganz sicher. Aber es wird ihn sehr belasten, dass seine Frau ihn belogen hat all die Jahre. Die Frau hat ihn belogen. Ja. Ja, was passiert danach? Ja, was passiert? Was passiert, wenn mein Papa verstorben ist? Ich will gar nicht daran denken, aber was passiert danach? Was passiert mit mir und meiner Mama? Das ist auch so eine Frage. Das ist die nächste Frage, wie ihr beide das hinbekommt. Also was ist für dich, wo ist der Konflikt zwischen dir und deiner Mutter? Weil sie es dir gesagt hat? Weil sie es deinem Vater angetan hat? Was ist es? Weil sie meinem Papa angelogen hat. Ja, das kann ich verstehen. Dann einfach nur, ja, die Lüge. Ja, das kann ich verstehen. dann ist der Konflikt, der Konfliktbereich befindet sich zwischen dir und deiner Mutter. Schütze deinen Vater. Also in Anbetracht dessen wirklich, dass er ein kranker Mann ist. Ja, das stimmt. Ja. Was sagt denn deine Mutter, was du tun sollst? Ich habe eigentlich seitdem sie mir das gebeichtet hat, ein sehr relativ schlechtes Verhältnis zu meiner Mama und ich verweigere einfach, ich verweigere es, mich mit ihr zu unterhalten. Und kriegt ihr das dein Vater nicht mit, dass da was ist zwischen euch beiden? Doch schon, aber also wenn er dabei ist, dann begrüßen wir uns, wir sagen Hallo, wir trinken zusammen Kaffee, wir essen zusammen. Ich wohne schon lange nicht mehr bei meinen Eltern und so, pass auf, da will ich dir was sagen. Ich habe immer zu deinen kranken Vater so im Kopf und vor Augen. Ja. Und es geht ja darum, dass man jetzt alles, wenn er so krank ist, ihm so schön wie möglich machen soll. Ja. Dann suche du das intensive Gespräch und die Auseinandersetzung mit deiner Mutter. Finde eine Klärung. Es heißt ja nicht unbedingt, dass sie eine schlechte Frau ist. Vielleicht hat sie auch aus einer Bedrängnis heraus geschwiegen, vielleicht auch aus Liebe heraus zu ihm geschwiegen, weil sie auch diese Beziehung haben wollte. Sie soll sich dir richtig erklären. Vielleicht kannst du dann einen Frieden mit ihr auch machen. Ich verstehe sie auch teilweise. Also die Situation damals war einfach, sie kommt aus Portugal, ärmliche Verhältnisse, hatte eine schlechte Kindheit und hat meinen Papa irgendwie als Chance gesehen. Aber einfach die Tatsache, dass sie ihn angelogen hat und einfach nicht du musst mit ihr vom reden. Ersten Tag an klipp und klar gesagt hat, pass mal auf, es gibt so eine Sache und da müssen wir drüber reden. Hast du ihr klar diese Frage schon mal gestellt? Warum hast du ihn angelogen? Am Anfang, nicht direkt, aber sie hat mir direkt gesagt, es war damals, ich hatte eine schlechte Zeit und mein Papa war einfach so eine Chance für mich und ich habe mich verliebt und ich konnte ihm das nicht sagen aus Angst, weil er mich dann verlassen würde. Mhm. Also Sabine, ich finde, das ist wirklich ein Fall, wo man durch ein intensives Gespräch und durch viel Fragen an den anderen hat man eine Chance, da eine Lösung zu finden. Ich würde dir das raten. Nun ist das allerdings immer so eine Einschätzungsfrage, auch mit dem schweigenden Vater gegenüber. Deswegen würde ich gerne, dass wir dich nochmal zurückrufen. Unsere Zeit läuft hier jetzt ein bisschen weg in der Sendung. Okay. Das ist auch ein komplizierter Fall bei dir. Ich habe dir so meine spontane Einschätzung gesagt. Also ich würde das, glaube ich, so machen. Wir melden uns nochmal bei dir und können wir im Hintergrund nochmal ein bisschen ausführlicher reden. Okay. So machen wir es, Sabine. Ja. Alles Gute wünsche ich. Okay, danke. Tschüss. Ich freue mich zu begrüßen die Ulrike und die ist 51. Guten Morgen, Ulrike. Guten Morgen, Domian. Hallo, Ulrike. Ich bringe es nicht übers Herz. Ja, ich bringe es nicht übers Herz, meinen Söhnen zu sagen, dass ich wohl über kurz oder lang sterben werde. Deinem Sohn oder deinen Söhnen? Meinen Söhnen. Wie viele Söhne hast du? Ich habe zwei Söhne. Wie alt sind die? 22 und 24. Machst du mal den Ton ganz leise vom Radio oder Fernsehen? Ich höre das so ein bisschen im Hintergrund. Ja, jetzt ist er ganz weg. Ist es besser? Mhm. Du bist schwer krank. Ja, ich habe also seit 8 Jahren Herzschwäche. Ja. Habe damals auf der Intensivstation noch Schockdiabetes dabei bekommen, die sich auch nicht wieder zurückentwickelt hat. Ich muss also jetzt auch seit 7 Jahren spritzen. Und durch die Vielzahl an Tabletten, ich muss jeden Tag 24 Tabletten nehmen, arbeiten meine Nieren mittlerweile nicht mehr richtig. Und ich war jetzt vor 4 Wochen war ich wieder im Krankenhaus und weil mein Blut so schlecht war, jetzt vermutet man noch, dass sich eine Leukämie entwickelt hat. Und das Ergebnis habe ich mir überhaupt nicht mehr geben lassen. Ich will das gar nicht mehr wissen. Ist das richtig, das sich nicht geben zu lassen? Es könnte ja auch sein, dass es keine Leukämie ist. Nein, ich lasse mich mit Sicherheit nicht gehen. Ich kämpfe gegen meine Krankheit jetzt seit 8 Jahren. Mein behandelter Kardiologe sagt immer zu mir, der nimmt mich in meinen Arm und sagt immer, mein Mädchen, sagt er, wenn du nicht so stark wärst und so dagegen angehen würdest, wärst du schon seit 5, 6 Jahren tot. Und du hast Ich habe also auch vor 7 Jahren auf der Liste in Önhausen gestanden für ein neues Herz. Da bin ich dann aber wieder runter, ja, ich sage das jetzt mal ganz lapidar, runtergeflogen. Weil ich eben die Diabetes dabei habe, ich müsste nicht nur ein neues Herz haben, ich müsste auch eine neue Bauchspeicheldrüse kriegen. Und das ist so eine Kombi-Operation, wo die Aussicht auf Erfolg nicht so gegeben ist. Mhm. Und Anrecht auf ein neues Herz hat nur jemand, der die Aussicht hat, mindestens noch 10 bis 15 Jahre damit zu überleben. Ach, so ist das. Ja, so ist da das. Sind die Kriterien. Mhm. Also ich bin damals ganz lapidar von dem Arzt in Oeynhausen gefragt worden, wie alt sind Ihre Kinder? Die waren dann zu dem Zeitpunkt 16 und 17. Mhm. Und ja, die sind ja dann alt genug, also um dann alleine klarzukommen. Also von unserer Berechnung her haben sie noch ein Jahr. Und da habe ich zu dem Arzt gesagt, ich sage alleine für die Frechheit, wie Sie mir das jetzt mitgeteilt haben, ich sage, beweise ich Ihnen, dass ich es länger schaffe. Mhm. Unfassbar, aber, unfassbar, dass ein Arzt sowas sagt. Also, ja. Gerade er hat ja mit sehr vielen so schwer kranken Menschen zu tun, dass er das dann so unsensibel, dass jemand so unsensibel sein kann. Unfassbar. Das hat mich damals unheimlich umgeworfen, aber auf die andere Art. Hat sich auch motiviert. Mich aber auch wieder motiviert. Ja, verstehe. Dagegen anzugehen. Aber und jetzt hat mich letztes Jahr unheimlich aus der Bahn geworfen, ein Bekannter von mir, der hatte also auch eine Herzschwäche, der hatte die Krankheit aber schon 2 Jahre länger. Der hat allerdings jetzt nur Herzschwäche. Hm. Der ist im letzten Jahr mit 46 Jahren daran verstorben. Hm. Und wir haben uns immer so ein bisschen ausgetauscht und gegenseitig Mut gemacht und so. Und seitdem merke ich, wie es mit meinem Mut und Willen doch immer weniger wird. Mhm. Lebt der Vater der Jungs, dein Mann? Ja, ich bin verheiratet, aber ich sage das jetzt nicht gerne, mein Mann ist Alkoholiker. Ist also kein Mensch, mit dem ich reden kann. Aber ihr lebt zusammen? Wir leben nebeneinander her, ja. In einer Wohnung? Ja. Das heißt, das ist für dich, die du eine sehr schwer kranke Frau bist, auch eine permanente seelische Belastung, einen Alkoholiker an der Seite zu haben. Ja, das kommt noch mit dazu. Das kommt ich meine, dazu. Wir haben getrennte Schlafzimmer und so, also trotzdem. Ehemäßig findet da seit über 10 Jahren schon nicht mehr statt. Und lass mich nochmal fragen zu der Leukämie. Die haben die Vermutung und die Sorge, dass du Leukämie zusätzlich noch bekommen hast und du willst es aber nicht wissen. Nein. Weil ich habe ganz einfach das Gefühl, dann ist dieses Päckchen, was ich da sowieso schon trage, dann wird das noch schwerer und dann muss ich gegen noch eine Windmühle ankämpfen. Und dann kann das einfach nicht mehr. Ist denn die Wahrscheinlichkeit hoch, dass du Leukämie hast? Zu 80%. Ah, verstehe. Was die Untersuchungen jetzt vor 4 Wochen ergeben haben. Nun haben deine Jungs, die sind 22 und 24, die haben das ja nun all die Jahre in den letzten Jahren mitbekommen, wie schwer krank die Mutter ist. Die geben mir auch unheimlich viel Kraft und Mut. Wohnen die Jungs auch bei euch? Die wohnen beide noch im Haus, ja. Da bin ich auch sehr froh drum. Ja. Aber ich möchte die beiden ganz einfach auch nicht immer nur, sie leben seit 8 Jahren mit diesem Thema. Ich möchte sie nicht nur damit belasten. Die haben ihr eigenes Leben. Sie sind beide frisch verliebt und soll ich da immer mit meinem Kummer und mit meinen Sorgen kommen? Sie kriegen genug die Spannung zwischen meinem Mann und mir schon mit. Was glaubst du denn, was die Söhne denken, wie ernst es ist? Ja, ich denke mal, dass sie viel mehr darüber nachdenken, als mir eigentlich bewusst ist. Das glaube ich nämlich auch. Wenn die beiden das seit so vielen Jahren mitkriegen, werden die schon sehr viel registriert haben. Vielleicht, das auf jeden Fall. Vielleicht sprechen die dich aus demselben Grunde nicht an, wie du sie nicht ansprichst. Das kann durchaus sein, ja. Das, weil sie dich schonen wollen und du willst sie schonen. Ja, und das Gefühl habe ich auch manchmal. Und vielleicht wäre es eine wunderbare Erleichterung für euch drei, wenn ihr euch offen gegenübertreten würdet. Ja, ich weiß es nicht, ob das richtig wäre. Ich glaube, in solchen Fällen, Ulrike, ist das richtig. Ich glaube, wenn ich mich in die Situation von deinen Söhnen versetze. Du hast ein gutes Verhältnis zu den Jungs. Ja, ein sehr gutes. Mhm, so. Ich liebe die beiden über alles und ich weiß, dass sie mich auch über alles lieben. So. Dann finde ich, gehört zu dieser Liebe dazu, dass man auch wirklich ganz offen miteinander umgeht. Wenn ich mich in die Situation von den Jungs versetze, wäre ich traurig, wenn meine Mutter mir das nicht sagen würde. Und ich wäre auch insofern traurig, weil es mir leid täte, dass ich ihr dann nicht noch mehr helfen könnte und sie noch mehr unterstützen könnte. Aber sie helfen mir doch schon so viel und sie unterstützen mich ja, doch auch. Ja, aber es ist für dich ja auch eine noch zusätzliche seelische Belastung, wenn du das so verheimlichen musst alles. Es ist ja schon schwer genug für dich. Es wird auch herrlich und entlastend für dein Herz und für deine Psyche, wenn du weißt, ich muss denen kein Theater vorspielen. Du musst ja nicht jeden Tag mit denen darüber reden, aber dass es zumindest einmal ausgesprochen ist. Meinst du wirklich, das wäre richtig? Ich glaube das. Wenn du das so schilderst, das Verhältnis ist so eng, ich könnte schwören, wenn ich mit einem von deinen Jungs es reden würde, die würden mir beide, oder wenn sie beide würden mir sagen, die Mama soll es uns sagen. Sie soll es uns sagen. Ich will ihnen aber nicht wehtun. Du tust ihnen doch nicht weh, wenn du ihnen noch mehr Vertrauen schenkst und dich öffnest. Vielleicht tust du ihnen viel mehr weh, wenn sie im Nachhinein erfahren, dass du nicht gesprochen hast. Dass sie dann sagen, mein Gott, aber wir hatten doch so ein gutes Verhältnis miteinander. Warum hat sie uns denn nicht ihr Herz geöffnet und es gesagt? Warum nicht? Das würde ich mir als Sohn im Nachhinein, diese Frage würde ich mir stellen. Warum hat sie es nicht gesagt? Ja, ich sage das auf der Grundlage, Ulrike, dass du sagst, du hast so ein gutes Verhältnis zu den beiden Jungs und die Jungs zu dir auch. Ja. Ich glaube ja sogar, dass ihr euch gegenseitig das Leben leichter macht, wenn ihr offen miteinander umgeht. Meinst du wirklich? Ja, ich glaube es. Ich sage es wirklich aus voller Überzeugung. Manchmal sage ich ja, bin ich auch nicht so sicher und sage, das ist vielleicht auch nicht gut. In dem Fall ja, ja. Meinst du nicht, dass das zu viel für die beiden wäre? Nein. Ich habe sonst auch niemanden, mit dem ich darüber sprechen kann. Umso wichtiger. Das tut mir immer so weh, wenn die beiden dann kommen und sie sehen mir an, dass es mir halt an dem Tag nicht gut geht. Mhm. Und nun, wenn ich dann sehe, ich sehe ja, dass ihnen das wehtut und alles. Ich würde mir fast wünschen, dass einer von den beiden unsere Sendung hört. Das weiß ich nicht. Ja, dann wäre es einfacher. Dann würde er dich wahrscheinlich in den Arm nehmen und sagen, komm, Mama, es ist gut. Wenn du auch sagst, du hast niemanden sonst, es gibt keine Freundin, keine Verwandte, mit der du reden kannst. Nein, ich habe so ziemlich alles an Kontakten durch den Alkoholismus meines Mannes verloren. Wie lange ist denn dein Mann schon Alkoholiker? Mein Mann war von Anfang an Alkoholiker, wie wir uns kennengelernt haben, aber nicht in dem Maße, wie er es heute ist. Und damals so mit der rosaroten Brille der Verliebtheit, denkt man sich, ach ja, ich gewöhne ihm das schon ab und so. Ne? Mhm. Und den Absprung hast du dann nicht geschafft irgendwann? Nein. Mhm. Er ist vor elf oder 12 Jahren ist er einmal weg gewesen zur Therapie, zwangsmäßig von seiner Firma aus. Mhm. Und da hat er 3,5 Monate durchgehalten und ich habe ihn donnerstags morgens wieder abgeholt. Und donnerstags abends war er das erste Mal wieder voll betrunken und seitdem ist alles, was in Gefühl noch in mir war, tot. Verstehe. Ich habe damals zu den Kindern gesagt, ich kann es nicht mehr, weil die haben ja nun auch schon genug dadurch mitgemacht. Natürlich, ja. Ich möchte, dass wir gehen. Und da haben meine Söhne beide gesagt, Mama, das können wir nicht machen, das ist doch unser Papa. Und da hatte ich kein Argument dagegen. Und jetzt, heute, wenn ich mir heute überlege, die sind jetzt 22 und 24, die sind nur 14 Monate auseinander. Wenn ich mir überlege, dass die über kurz oder lang aus dem Haus gehen und ich bleibe alleine mit dem übrig, da darf ich nicht drüber nachdenken. Aber ich habe die Kraft nicht mehr jetzt Ich verstehe. Auch das unterstützt nochmal das, was ich vorhin gesagt habe, dass du mit deinen Jungs offen reden musst. Auch dieses würde ich den Jungs sagen. Weißt du, jetzt sind es erwachsene junge Männer. Die können der Mutter alles organisieren, alles machen. Du musst denen nur sagen, was los ist. Du brauchst sie nicht zu schonen. Das ist kein Schonen. Das ist falsche Rücksichtnahme. Noch eine Frage zu deinem Mann. Wie benimmt er sich, wenn er besoffen ist, dir gegenüber? Wir gehen uns so zum größten Teil aus dem Weg. Aber wir streiten auch sehr oft. Ne? Also weil ich es ganz einfach, ich ertrage es manchmal nicht, wie er redet und er hat auch kein sehr gutes Verhältnis zu unserem ältesten Sohn und da gibt es sehr viel Reibereien und ich kann meinen Mund auch nicht halten, ich mische mich dann ein und es gibt sehr viel Theater. Also Ulrike, ich habe dir, was deine Grundfrage anbelangt, habe ich dir meine Meinung gesagt. Da bin ich ganz tief von überzeugt, sage ich nochmal. Das musst du jetzt für dich natürlich entscheiden, aber du wolltest ja auch nur meine Meinung hören und musst es ja nicht so machen. Ich wollte ganz einfach mal mit jemandem darüber reden. Ja, verstehe. Wenn du möchtest, rufen wir dich auch nochmal an. Dann kannst du auch noch ein paar Worte mit meiner Psychologin sprechen. Nein, das hat mir jetzt wirklich gereicht, dass ich mit dir reden konnte. Okay, dann ist das alles in Ordnung so. Dann wünsche ich dir von Herzen die richtige Entscheidung und wünsche dir von Herzen trotz aller Schwierigkeiten alles Gute, Ulrike. Ich danke dir. Sehr gerne. Auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss. Und herzlich willkommen, sage ich, zu Nathalie, die ist 19 Jahre alt. Guten Morgen, Nathalie. Guten Morgen. Nathalie, da ist auch irgendwas, was du nicht so übers Herz bringst? Das ist mit der Schwangerschaft. Mit deiner Schwangerschaft? Bitte? Mit deiner Schwangerschaft? Ja. Erzähl mal. Ja, ich bin im zweiten Monat. Ja. Und mein Freund hat deswegen Schluss gemacht. Ich bitte dich auch, den Ton von dem Fernseher oder dem Radio ganz runter zu drücken. Machen? Ja, wäre besser. Können wir besser reden. Ja, mache ich sofort. Also, dein Freund hat deshalb mit dir Schluss gemacht? Ja, genau. Ja. Wie lange wart ihr denn zusammen gewesen? Boah, wir waren über 2 Jahre zusammen. 2 Jahre. Und hat er Schluss gemacht, weil du schwanger bist? Ja, also ich habe ihm das gesagt, dass ich schwanger bin. Mhm. Und dann hat er Schluss gemacht. Was ist das denn für einer? Ja. Weil? Weil? Ja, weil ich halt schwanger bin, weil er das nicht wollte. Aber er war ja nun maßgeblich auch daran beteiligt. Ja, mit Sicherheit. Also der hat ja genug dabei getragen. Ne? Ja, natürlich. Nee, ich meine, der hätte auch verhüten können oder so, aber... Und was bringst du jetzt nicht übers Herz? Ja, das Kind zu behalten, da bin ich am Zweifeln dran. Mhm. Und es meinen Eltern zu sagen. Ach so. Wer weiß es denn überhaupt noch schon im Moment? Also nur eine Freundin jetzt. Mhm. Als mein Ex. Der hat dich einfach, ich bin noch ganz fassungslos, der hat dich einfach so verlassen, ohne große Diskussion? Ja. Halt gesagt, er hat halt ein bisschen Stress haben wir schon zusammen gehabt, weil ich mich natürlich aufgeregt habe, weil das ja nicht geht, dass er mich jetzt einfach da sitzen lässt. Ne? Ja, klar. Und... Oder hat er dich unter Druck gesetzt, hat gesagt, pass auf, ich bleib bei dir, wenn du abtreibst? Ja, genau. Das hat er gesagt? Und dann, wenn ich es nicht tue, dann geht er halt, ne? Aber er ist jetzt im Moment schon weg? Ja, schon. Also, weil ich halt auch gesagt habe, dass ich das nicht machen werde und jetzt bin ich halt selber am Überlegen. Ja. Du musst doch ganz, ganz abgrundtief enttäuscht sein von deinem Freund. Ja, und gerade da wir ja schon seit über 2 Jahren zusammen waren, ja, ist das schon heftig, ne? Finde ich auch. 2 Jahre ist in dem Alter, in dem du jetzt bist, ist sehr lang in der Beziehung. Da kennt man sich, da hat man Vertrauen zueinander und jemanden, wenn es dann schwierig wird, so fallen zu lassen, ist absolut mies. Einfach nur, also gerade nur weil es um eine Schwangerschaft geht, ich meine, nach 2 Jahren, da weiß man doch, wie man miteinander ist. Na klar. Was ist denn jetzt so dein Hauptgefühl? Möchtest du das Kind haben? Schon, also weil es halt auch von ihm ist und ich möchte ihn eigentlich zurückhaben. Aber irgendwie denke ich auch, dass ich das nicht alleine schaffen werde. Und möchtest du das Kind haben, weil es von ihm ist und möchtest du das Kind haben, weil das Kind nun mal gezeugt ist? Ja, das Kind möchte ich auch so schon gerne haben, weil... Abtreibung, das ist nicht gerade wirklich mein Ding, ne? Mhm. Du lebst noch zu Hause? Genau. Ja. Und deine Eltern wissen nichts? Nee, die wissen bis jetzt noch gar nichts. Bist du Schülerin noch? Ja, ja. Auch noch dazu. Das heißt, dein ganzes Leben würde sich jetzt radikal umgestalten, wenn du das Kind bekommst? Ja, das sehe ich auch so, dass ich erstmal die Schule nicht weitermachen könnte, mhm, da ich halt auch alleine bin und stressig werden könnte. Wie ist denn dein Verhältnis zu deinen Eltern? Ja, es geht. Also, wir sind jetzt nicht wirklich... Ganz eng ist es nicht. Also... Die besten Freunde nicht. Ich würde nicht denken, dass sie sich darüber freuen würden. Mhm. Mhm. War so eine Nachricht. Verstehe. Du darfst aber nicht der Illusion irgendwie nachlaufen, dass wenn du das Kind bekämst, dass du ihn dann nochmal erweichen könntest. Mhm. Also wenn du dich für das Kind entscheidest, musst du dich für das Kind entscheiden, nicht aus taktischen Gründen. Ja, ich denke mal auch, wenn ich es jetzt behalten würde, würde es finanziell auch schwierig werden. Mhm. weil auch ich bin Schülerin und mit meinen Eltern, ich denke mal nicht. Pass auf, Nathalie, da gibt es viele, viele Hilfsmöglichkeiten für junge Frauen, die in deiner Situation sind. Ich halte nochmal fest, ich finde dein Verhalten das deines Freundes indiskutabel und ganz schlimm. Ich rate dir ganz dringend, zu einer Beratungsstelle zu gehen. Da werden wir dir jetzt gleich noch behilflich sein. Und natürlich, ja. Und natürlich auch das Gespräch mit deinen Eltern zu suchen. Jetzt muss ich das hier abbrechen, weil die Sendung gleich vorbei ist. Du legst auf und wir melden uns gleich wieder. Okay. Okay, bis gleich. Tschüss, Nathalie. Ja. In der Technik heute Nacht, Volker Thake. Morgen ist Feiertag. Wir sind in der Nacht von Freitag auf Samstag wieder da. Tschüss, gute Nacht.